Du färbest Sohn vom Lech im Kluckerspiele, dich messend mit mir in vergangenen Jahren. Wo bist du in dem Staub der Panzerbiele, die nun das schöne Flinder niederfahren? Eine Bombe auf Calais gefällt, warst du das Bebersohn der Spinnerei. O Sohn des Bäckers meiner Kinderwelt, gibt dir die blutenden Champagner-Schrei.